Borden, mit dem Beile hackt Mama in 40 Teile. Das Ergebnis freut sie sehr. Bei Papa wird's ein Teilchen mehr. Lizzie Borden, die Frau, die vor fast 30 Jahren wegen des schrecklichen Mordes an ihren Eltern vor Gericht gestanden hatte, war unsere Nachbarin. Sie hatte das Ferienhaus neben unserem gemietet. Und sie war einer der nettesten Menschen, die mir je begegnet sind. In jenem Sommer an der See verbrachte ich viele Stunden mit ihr. Als im August die entsetzliche Hitze kam, fand der erste Mord statt. Ist ja gut, Kind. Ist ja gut. Emily, du musst jetzt sehr tapfer sein. Und sehr stark. Jemand hatte meine Stiefmutter Audrey im Schlaf mit dem Beil erschlagen. Die Polizei verdächtigte meinen Bruder William, weil er am Morgen ihres Todes einen Streit mit ihr hatte und danach spurlos verschwunden war. Da Silva allerdings, der Chief mit den kalten Augen, hatte Miss Lizzie in Verdacht. Aber sie konnte es nicht gewesen sein, da war ich sicher. Ich war froh, dass Miss Lizzie einen Privatdetektiv beauftragt hatte, Mr. Boyle. Er sah zwar nicht vertrauenswürdig aus, war aber ein sehr guter Boxer. Einmal hatte er schon die Ehre von Mr. Slocum verteidigt, dem klugen Anwalt von Miss Lizzie. Als ich Mr. Slocum das erste Mal gesehen hatte, wusste ich sofort, dass ich ihn einmal heiraten würde. Gestern habe ich der Polizei nicht die Wahrheit gesagt. Ich habe eine Freundin in Boston. Ich war bei ihr, als das mit Audrey passierte. Dass mein Vater eine Freundin hatte, fand ich nicht schlimm. Schließlich war Audrey eine Hexe gewesen. Aber dass er diese Susan Clare liebte, mochte ich gar nicht. Allerdings hatte ich jetzt andere Sorgen. Wo steckte William? Warum war er bloß geflüchtet? Und dann fiel mir ein, dass er im Fort sein musste, in der Holzhütte im Wald bei meinen Großeltern. Vater fuhr sofort los, um ihn dort zu suchen. Das ist eine Menge Moos, Miss Borden. Damit locken Sie einen Haufen Spinner aus Ihren Löchern. Miss Lizzie hatte eine Belohnung ausgesetzt, falls jemand zur Aufklärung des Mordes beitragen konnte. 3 Zeugen hatten sich gemeldet. Mrs. Archer, die Spiritistin, Mr. Hornsby, der den Neger Charlie verdächtigte, und Claire Hemmel. Sie brachte uns auf die Idee mit der Erpressung. Sie hat jemanden erpresst und er ist stinkwütend geworden und hat sie umgebracht. Wer konnte etwas darüber wissen? Vielleicht Mrs. Mortimer, Audreys beste Freundin? Oder die alte Mrs. Marlowe, die jeden in der Stadt kannte? Als ich Mr. Boyle am nächsten Tag davon erzählte, stand Vater plötzlich im Zimmer. Wo ist William? Bei der Polizei. Sie haben ihn verhaftet. Miss Lizzie von Walter Satterthwaite. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. 2. Teil. Wie geht es ihm? Ist er verletzt? Nichts Ernstes, Kleines. Er ist per Anhalter nach Boston gefahren und hat sich mit dem Mann geprügelt, der ihn mitgenommen hat. Das Blut auf den Kleidungsstücken war sein eigenes. Warum hat Ihr Sohn die Stadt verlassen? William war wütend und gedemütigt, wegen dem Streit mit Audrey. Er hat nicht einmal gewusst, dass sie ermordet worden ist. Um wie viel Uhr ist er von hier weggefahren? Vor 10 Uhr. Dann hat er für die Tatzeit ein Alibi. Moment mal. Warum hat er sich mit dem Kerl geprügelt? Er hat William Avancen gemacht. Ist ja großartig. Was heißt das, Avancen? Später, Kleines. Der Mann heißt Smith und war aus Boston. Sein Auto war in Ford. Klasse. Große Klasse. Ja. Aber wir finden ihn. Wie hat die Polizei Ihren Sohn entdeckt? Sie sind mir den ganzen Weg von hier aus gefolgt. Und jetzt ist er im Gefängnis. Machen Sie sich keine Sorgen. In ein paar Jahren ist das nur noch ein Abenteuer. Hoffentlich haben Sie recht. Dann wollen wir mal aufs Revier und sehen, was wir tun können. Und ich? Du wartest hier. Aber ich verspreche dir, du kannst ihn morgen sehen. Emily, ich werde jetzt... Was hast du? Dad war hier. Die Polizei hat William geschnappt. Er ist im Gefängnis. Immerhin weißt du jetzt, dass ihm nichts zugestoßen ist. Aber die Polizei glaubt, dass er Audrey getötet hat. Es wird sich bestimmt alles aufklären. Du wirst noch krank, wenn du dir solche Sorgen machst. Ach, das ist einfach nicht fair. William hat noch nie im Leben etwas Böses getan. Manchmal ist das Leben nun mal so. Aber ich bin davon überzeugt, dass jeder früher oder später bekommt, was er verdient. Manchmal sehr viel später. Ich werde jetzt ins Fischgeschäft gehen und uns was Schönes zum Mittagessen holen. Aber Miss Lissy, das können Sie nicht tun. Die Leute sind immer noch da draußen. Die warten auf Sie. Es sind nur noch wenige Strolche und Tagediebe. Die werden mir schon nichts tun. Und dein Freund Officer O'Hara ist ja auch noch da. Also, magst du lieber eine Makrele oder Krabben? Ich hasse Fisch. Miss Lissy, Sie können nicht weggehen. Natürlich kann ich. Und ich sollte es gleich tun. Auf dem Meer braut sich ein Gewitter zusammen. Vielleicht bekommen wir endlich Regen. Also, was soll's sein? Krabben. Durch das Fenster konnte ich das gerötete Gesicht des Officers sehen, das vor Empörung verzerrt war. Aber Miss Lissy ließ sich nicht aufhalten. Als sie die Stufen hinabging, schien die Menge einen Moment lang zurückzuweichen. Aber plötzlich rief jemand, »Hey, Lissy!« und ein Geschoss traf sie an der Schulter. Überall rote Spritzer. Blut, dachte ich entsetzt. Aber es waren Tomaten, die jetzt von allen Seiten durch die Luft flogen. Jeder! Aufhören! Idiot, weg da! Verschwindet! Gib bloß ab, wir wirkst, bevor ich dir deinen verdammten Schädel einschlage. Sie wollen mich schlagen! Die Tomaten klebten in ihren Haaren und tropften von ihrem Gesicht. Trotzdem war Miss Lissy die ganze Zeit unbeweglich dagestanden. Jetzt machte sie endlich Kehrt und kam ins Haus zurück. Memmen! Dreckiges Pack! Ich hatte sie noch nie so gesehen. Ihre Augen waren zusammengekniffen, ihre Lippen weiß und schmal. Auf ihren bleichen Wangen zeichneten sich rote Flecken ab. Ohne ein weiteres Wort stürmte sie nach oben. Gottverdammtes Weib! Musste mal wieder ihren verdammten Dickkopf durchsetzen. Ich hab's ihr ja gesagt! Aber hat sie auf mich gehört? Oh nein, nicht Miss Sturheit persönlich, nicht Lissy Borden. Wie geht es ihr denn jetzt? Sie ist nach oben gegangen. Sie war furchtbar aufgebracht. Dann kann man es ihr verdenken, wo diese schwachsinnigen Spinner sie mit Tomaten bombardiert haben. Was hat sie denn haben wollen? Krabben. Sie wollte Krabben besorgen. Krabben? Ja, ist das zu fassen. Egal, ich hole ihr ihre Krabben. Sie mag ja eine gemeine Mörderin sein, aber Mut hat sie wie ein Stier. Jetzt kam der Gedanke wieder und ließ sich nicht mehr verdrängen. Als Miss Lissy vor mir stand, mit ihrem fleckigen Gesicht und ihrem vor Wut bebenden Körper, hatte sie buchstäblich ausgesehen, als könnte sie jemanden umbringen. Ich möchte mich bei dir entschuldigen, Emily. Aber Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Doch, das war ein abscheulicher Auftritt. Ich habe die Beherrschung verloren und ich schäme mich dafür. Officer O'Hara hat uns die Krabben gebracht. Tatsächlich? Es war aber sehr freundlich von ihm. Miss Lissy hatte recht behalten. Der Regen begann, als wir beim Abendessen saßen. Vater kam und erzählte uns, was er und Boyle erfahren hatten. Bei dem Blut auf Williams Kleidungsstücken handelte es sich um Blutgruppe A. Leider war dies, laut Aussage des Gerichtsmediziners, auch die Blutgruppe von Audrey. Der Mann, mit dem sich William geprügelt hatte, war noch nicht gefunden worden. Trotzdem sollte William am nächsten Tag gegen Kaution freikommen. Lissy, ist alles in Ordnung? Ja, ich habe nachgedacht. Emily, warum bist du so spät noch auf? Ich bin aufgewacht und hatte Angst. Da war der Rauch und ich habe geträumt, die Männer von heute wären zurückgekommen und hätten das Haus... Meine Zigarre? Ja. Miss Lissy saß in ihrem Zimmer vor einer Spiegelkommode, das weiße Haar fiel ihr über die Schulter und in der Hand hatte sie ein bauchiges Glas mit einer dunklen Flüssigkeit. Sie schien zutiefst unglücklich zu sein. Ein schöner Schmuckkasten. Ja. Mein Vater hat ihn mir geschenkt. Ist das ein Bild von Ihnen? Nein. Eine hübsche Frau. Ja, das war sie. Was ist aus ihr geworden? Ich habe sie getötet. Was? Nicht in der realen Welt. Hier drinnen, in meinem Herzen. Warum? Wer war sie? Sie war Schauspielerin. Eine der Besten. Ich habe die Duse und Sarah Bernard gesehen und keine konnte ihr das Wasser reichen. Sie war ganz anders als alle Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Wir waren Freundinnen. Was ist passiert? Sie sagten, sie hätten sie in ihrem Herzen getötet. Es geht mich ja nichts an. Du würdest selbst eine gute Schauspielerin abgeben. Wie meinen Sie das? Du erinnerst mich an sie. Ich? Äußerlich meine ich, du bist ein viel besserer Mensch als sie, aber du hast fast die gleiche Haltung. Das gleiche ovale Gesicht, die Haare. War sie nicht nett? Und du lässt nicht locker, sie hat auch nicht locker gelassen. Möchtest du wirklich etwas über sie hören? Ja, natürlich. Na schön. Als ich sie kennenlernte, war sie in finanziellen Schwierigkeiten. Geld war für sie keine Realität. Außerhalb des Theaters, in der realen Welt, war sie wie ein Kind. Wild, unzuverlässig, extravagant. Aber auch mutig, ungeheuer mutig. Als kleines Mädchen hat sie in ihr Tagebuch geschrieben, lieber eine Ausgestoßene als nicht frei. Nach dieser Devise lebte sie. Für mich war sie eine Offenbarung. Ich fühlte mich geschmeichelt, dass sie mich um sich haben wollte, als Gefährtin. Sie war wunderschön. Wo wir hinkamen, wurden wir angestarrt. Und dann? Nun, wie ich bereits sagte, war sie in finanziellen Schwierigkeiten, als ich sie kennenlernte. Und ich konnte ihr aushelfen. Doch dann, 2 Jahre später, geriet sie erneut in Schwierigkeiten. Sie bat mich um das Geld. Aber ich sagte ihr, dass ich es nicht hätte. Ich hätte die Summe aufbringen können, aber nur mit beträchtlichen Verlusten. Wir stritten uns. Streite niemals mit einer Schauspielerin, Emily. Sie ließ ein Ausmaß an Grausamkeit, an Bösartigkeit erkennen, wie ich es noch nie erlebt hatte. Zumindest nicht bei ihr. Das war das Ende. Wir haben nie wieder miteinander gesprochen. Sie haben sie nie wieder gesehen? Wir hatten beide unseren Stolz. Wollten Sie denn nicht wieder mit ihr befreundet sein? Nach einer Weile ja. Aber es war zu viel geschehen. Wir waren beide älter, andere Menschen. Sie hat geheiratet, wie ich höre. Aber wenn sie beide sich getroffen hätten, dann... Dann wären wir freundlich und liebenswürdig gewesen. Aber das wäre so, als würden wir bestreiten, dass es einmal etwas so viel Bedeutsameres gegeben hätte. Die Zuneigung, die wir früher empfunden hatten, wir hätten sie mit Füßen getreten. Am nächsten Morgen erklärte Miss Lizzie, dass sie Kopfschmerzen hätte. Sie entschuldigte sich, dass sie in der Nacht wirres Zeug geredet hatte. Wirres Zeug. Dir scheint es ja gut zu gehen. Was soll ich tun? Mich auf dem Boden herumwälzen und schreien? William, ist dir eigentlich klar, was für Sorgen wir uns alle gemacht haben? Komisch. Du klingst genau wie Audrey. Na, vielen Dank. Dad und ich sind krank vor Sorge um dich. Keiner kann mehr schlafen. Er fährt die lange Strecke zu Großmama, um dich zu holen, und du stehst da und sagst, ich klinge wie Audrey. Siehst du, was ich meine? William! Es tut mir leid, dass du und Dad euch Sorgen gemacht habt. Und ich möchte mich bei dir bedanken, dass du ausgeknobelt hast, wo ich war. Aber jetzt ist alles in Ordnung. Du bist im Gefängnis. Das ist gar nicht so schlimm. Ich habe mein eigenes Zimmer und ich darf mir das Essen aus dem Fairway kommen lassen. Hey, wie ich höre, seid ihr, du und Lizzie Borden, inzwischen Busenfreundinnen. Miss Lizzie ist sehr nett zu mir gewesen. Aber wenn ich du wäre, würde ich mit ihr nicht zum Holzhacken gehen. Oh, das ist gemein. Außer du bist die mit dem Beil. William. Schon gut. Hast du gewusst, dass Vater eine Freundin hat? Klar. Susan Clare. Er kennt sie schon lange. Wie lange? Ein paar Jahre. Woher weißt du das? Ich habe letztes Jahr einen Brief von ihr gefunden. Wieso hast du mir nie etwas davon erzählt? Ich fand, dass das Dad-Sache war. Aber du hast davon gewusst. William, sie könnte diejenige gewesen sein, die Audrey umgebracht hat. Sie könnte hinter Dads Geld her sein. Sie ist reich. Sie hat mehr Geld als Dad. Woher weißt du das nun wieder? Ich weiß es eben. Sie ist sehr nett. Alle sagen das. Und sie ist hübsch. Du hast sie gesehen? Wo? Auf der Straße. In Boston. Sie waren in ihrem Wagen unterwegs. Sie hat einen Packard. Vielleicht können wir uns ein Bild von ihr besorgen und die Polizei könnte es allen Leuten zeigen. Na, es muss irgendjemanden geben, der etwas gesehen hat. Emily, Susan Clare hat Audrey nicht getötet. Woher willst du das wissen? Weil ich sie getötet habe. Es ist überhaupt nicht komisch. Es ist die Wahrheit. Du lügst. Ich lüge nicht. Ich habe sie getötet. Wo hattest du das Beil her? Das habe ich gefunden. In dem alten Schuppen am Sumpf. Ach. Und wo ist es jetzt? Ich habe es in den Sumpf geworfen. Hinterher. Und warum hast du sie getötet? Ich hatte genug von ihr. Von ihrem blöden Jammern und Nörgeln. Davon, wie sie Vater behandelt hat. Und davon, wie sie mich manchmal angefasst hat. Was meinst du damit? Ich hatte einfach genug von ihr, klar? Und als du sie getötet hattest, bist du... Bin ich in den Waschraum und habe eine Dusche genommen. Und der Mann, der dich verprügelt hat? Ach, das habe ich erfunden. Wegen der Flecken auf meinem Hemd. William, du lügst. Nun, was kann ich für dich tun? Mein Bruder lügt. Er war es nicht. Ganz deiner Meinung. Was? Ich glaube auch nicht, dass er deine Stiefmutter getötet hat. Warum behalten sie ihn dann hier? Erstens, aufgrund des Beweismaterials hat er die Stadt verlassen, kurz nachdem der Mord passiert ist. Zweitens, er hat sich nicht freiwillig gestellt. Und drittens, auf einem Kleidungsstück von ihm wurden Blutflecken nachgewiesen, die mit der Blutgruppe der Verstorbenen übereinstimmen. Aber die stimmen auch mit seiner überein. Das ist mir bekannt. Viertens, er hat gestanden. Aber er lügt. Solange er behauptet, sie getötet zu haben, kann ich nichts tun. Aber das ist nicht fair. So ist das Gesetz. Dann stinkt das Gesetz. Emily, keiner von uns will, dass dein Bruder verurteilt wird. Wir stellen noch immer Ermittlungen an. Sie glauben, dass es Miss Lissy war, oder? Es kommt nicht darauf an, was ich glaube. Sie war es nicht, ganz bestimmt nicht. Ich weiß, dass Sie sie nicht leiden können, wegen früher. Ich habe von dem Dachboden in Fall River gehört. Aber wenn Sie sich nun geirrt haben... Nein. Woher wissen Sie das? Es gab noch andere Beweise. Und was waren das für Beweise? Das ist heute nicht mehr von Bedeutung. Kann ich mit William sprechen? Er hat darum gebeten, keinen Besuch mehr zu bekommen. Nur eine Minute. Bedauere. Weiß mein Vater, dass William gestanden hat? Ja, er ist nach Boston gefahren. Nach Boston? Warum? Das weiß ich nicht. Ich verstand überhaupt nichts mehr. Warum hatte Vater mir nichts gesagt? Hatte er es so eilig gehabt, nach Boston zu kommen? Was wollte er dort? Auf dem Nachhauseweg traf ich John. Er glaubte, dass Miss Lissy meine Stiefmutter umgebracht hatte. Er wollte sogar einen Artikel darüber schreiben. Trotzdem nahm ich seine Einladung zum Eis an. Schließlich war es das erste Mal, dass mich ein Junge danach fragte. Der Artikel ist gerade erschienen. Hast du ihn schon gesehen? Warum sollte ich einen gemeinen Artikel über Miss Lissy lesen wollen? Nein, so ist er gar nicht. Schau, von John Drummond, Sonderberichterstatter. Soll ich ihn dir vorlesen? Guten Tag, Emily. Wie geht's dir? Oh, danke, gut. Das ist mein Freund John. Hallo, Mrs. Archer. Guten Tag. Schön, dich wieder auf den Beinen zu sehen, mein Kind. Du darfst dich nicht grämen. Deine Stiefmutter ist vollkommen glücklich, wo sie jetzt ist. Ich habe wieder mit ihr gesprochen. Ach, ja? Sie lässt dich herzlich grüßen. Oh, danke. Wenn ich dir in irgendeiner Weise helfen kann, dann musst du mich unbedingt aufsuchen. Hast du meine Karte? Hier, ich gebe dir eine. Danke. Nun, ich muss weiter. Die Forderungen der körperlichen Welt. Es war schön, dich wiederzusehen. Hey, das war ungezogen, Zeitung zu lesen, wo sie direkt neben dir stand. Hätte ich ihr vielleicht ins Gesicht lachen sollen. Sie spinnt doch, spricht mit Geistern. Ich frage mich, was dein Freund von ihr halten würde. Er heißt Freud. Und nach allem, was ich über Mrs. Archer gehört habe, ist sie eine von der Sorte, der ein bisschen Unterdrückung ganz gut täte. Wie meinst du das? Ach, tut nichts zur Sache. Lass mich endlich vorlesen. Der Artikel war wesentlich freundlicher und objektiver, als ich erwartet hatte. Nirgends stand die kleinste Andeutung, dass Miss Lissy irgendetwas anzulasten war. Und ich wurde als die blutjunge, attraktive Tochter des Opfers bezeichnet. Also? Was hältst du davon? Nicht übel, was? Ja, sehr nett. Möchtest du die Zeitung haben? Ich habe einen ganzen Stapel davon. Danke, ich nehme sie für Miss Lissy mit. Heißt das, du wohnst immer noch bei ihr? Natürlich. Aber Emily, sie ist nicht normal. Also wirklich, ich dachte, das Thema wäre erledigt. Mr. Benedict und ich, das ist der Herausgeber. Wir haben beschlossen, vorsichtig zu sein. Der Fairness halber und so. Aber ich sage dir, sie hat ihre Eltern umgebracht. Du und Chief da Silva. Er behauptet jetzt sogar, dass es noch irgendwelche anderen Beweise ja, gibt. Ja, den Brief. Was für einen Brief? Hallo, Emily. Oh, guten Tag, Mrs. Mortimer. Ich kann ja nicht sagen, wie leid es uns getan hat, als wir von dieser furchtbaren Sache erfahren haben. Ist mit dir alles in Ordnung, Liebes? Ja, Danke, Mrs. Mortimer. Können wir irgendetwas für dich tun? Nein, vielen Dank. Alles Willst ist du noch Kaffee? Ja, bitte. Kaffee? Bist du wirklich sicher, dass du das trinken solltest? Das geht schon in Ordnung. Dad lässt mich. Und bei meiner Stiefmutter habe ich immer ein bisschen stibitzt. Stibitzt? Klammheimlich, wenn sie es nicht gesehen hat. Sogar letzten Dienstag. Sie wissen schon, nach dem Streit mit meinem Bruder. Am Dienstag? Ach so. Es tut mir wirklich leid, dass Sie das miterleben mussten. Ich weiß. Die arme Ordi war manchmal sehr schwierig. Glaub mir, Emily, das mit William tut mir aufrichtig leid. Nicht eine Minute habe ich geglaubt, dass er irgendetwas damit zu tun hat. Die Polizei war nur so hartnäckig. Ich hätte keine andere Wahl, als Ihnen von dem Streit zu erzählen. Ich verstehe schon, Mrs. Mortimer. Es ist nicht Ihre Schuld. Und ich möchte nicht, dass du dich jetzt rar machst. Wenn du etwas brauchst, wenn du mit jemandem reden möchtest, dann kommst du einfach zu uns, ja? Danke, das werde ich. Na schön, Liebes. Dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, John. Wiedersehen. Du wirst ja langsam richtig beliebt. Was ist jetzt mit dem Brief? Welchen Brief? Der, von dem Chief da Silva angeblich geredet hat. Ach so. Das war ein Brief von einem Bankier. Der wusste, dass Lizzys Vater am Tag des Mordes seiner Frau ein Haus überschreiben wollte, das eigentlich Lizzy gehörte. Also hatte sie ein Motiv. Aber wenn... Der Brief wurde erst nach dem Prozess abgeschickt. Man kann nicht zweimal für das gleiche Verbrechen vor Gericht gestellt werden. Was war denn so wichtig an dem Haus? Lizzy war richtig habgierig, was Besitz betraf. Und 5 Jahre bevor das Ganze passiert ist, hat ihr Vater fast das gleiche gemacht. Warum? Woher soll ich das wissen? Jedenfalls hatte Lizzy seitdem nie wieder mit ihrer Stiefmutter gesprochen. Und du glaubst, weil ihr Vater das Gleiche wieder getan hat, geht Miss Lizzy hin und tötet ihre Stiefmutter. Und warum dann ihren Vater? Ist doch klar. Sie ist durchgedreht. Es könnte doch jemand Fremdes ins Haus gekommen sein. Wie denn? Den ganzen Tag war entweder Lizzy oder das Dienstmädchen im Haus und die Tür war abgesperrt. Moment mal. Du sagtest, sie hatten ein Dienstmädchen? Ja. Ja, aber sie hatte keinen Grund, irgendwen umzubringen. Oh, woher willst du das wissen? Na, vielleicht hat sie gestohlen oder sowas. Und Mrs. Borden hat sie erwischt. Und Mr. Borden? Den musste das Dienstmädchen töten, weil er gewusst hätte, dass sie es war. Und warum hat sie dann nicht auch Lizzy getötet? Oh, vielleicht waren sie Freundinnen und sie wusste, dass Miss Lizzy sie decken würde. Selbst wenn Lizzy dafür hingerichtet würde, dann müsste man aber schon sehr befreundet sein. Das kann vorkommen. Und das ausgerechnet an dem Tag, als Lizzy allen Grund hatte, die beiden umzubringen? Auch das kann vorkommen. Dann gibst du also zu, dass Lizzy allen Grund hatte. Du willst ja nur oberschlau sein. Ich gebe gar nichts zu. Außerdem muss ich jetzt gehen. Sie war's. Verlass dich drauf. Natürlich lügt er. Emily, ich bin sicher, dass wir bald verstehen werden, warum. Sobald dein Vater aus Boston zurück ist. Aber warum? Liebes, ich kann dir noch nicht mehr sagen. Mach dir mal keine Sorgen, das kriegen wir schon hin. Sie hatten recht, Miss Lizzy. Mrs. Burton hat tatsächlich ein zweites Konto gehabt. Im Juni hat sie $100 in bar eingezahlt und dann nochmal 100 Ende Juli. Ja, aber... Emily, hast du eine Ahnung, woher das Geld stammen könnte? Nein. Aber Audrey hat immer geklagt, dass sie nicht genug hat. Bedeutet das mit dem Konto, dass sie wirklich eine Erpresserin war? Das wissen wir noch nicht, Liebes. Haben Sie schon mit den Freundinnen von Mrs. Burton gesprochen? Hab ich. Mrs. Mybrick, Mrs. Marlowe, Mrs. Mortimer. Bin eben erst mit Mrs. Mortimer fertig geworden. Keine von Ihnen weiß was von Erpressung. Sagen Sie jedenfalls. Außer vielleicht Mrs. Marlowe. Und die hat mir mitgeteilt, Zitat, wenn Miss Borden den Wunsch hegt, etwas über Mrs. Burton zu erfahren, kann Miss Borden diese Einkünfte persönlich einholen. Zitat Ende. Soll heißen, spricht nicht mit Lakaien. Dann würde ich eben selbst mit ihr sprechen. Schienen die anderen von dem Gedanken überrascht zu sein? Ja, alle miteinander. Mrs. Mortimer meinte, das sei hirnverbrannt. Haben Sie mit dem Neger gesprochen, diesem Charlie? Hab bei ihm vorbeigeschaut. War aber nicht da. Ich gehe später noch mal hin. Gut. Dann werde ich mich mal auf den Weg zu dieser Mrs. Marlowe machen. Darf ich mitkommen? Ich halte das für keine gute Idee. Du hast gesehen, wie sich gestern diese Männer benommen haben. Aber die sind doch nicht mehr da. Emily, Wenn wir zusammen ausgehen, werden dich alle Leute in Zukunft mit mir in Verbindung bringen. Ja. Und das ist nicht gut für dich. Es ist mir egal, was irgendjemand denkt. Das sind nicht meine Freunde. Und selbst wenn wir in Boston wären, mitten in unserem Viertel, würde ich mit ihnen ausgehen wollen. Denn sie sind meine Freundin. Danke, Emily. Also, gut. Tja, dann würde ich auch mal aufbrechen. Mrs. Marlows Haus war ein weitläufiger viktorianischer Kasten. Ein älterer Mann öffnete und begrüßte uns mit einer Stimme, die so gekünstelt klang wie die eines Butlers auf der Bühne. Es dauerte einige Zeit, bis uns Mrs. Marlow empfing. Die winzige und sehr alte Herrin des Hauses lag in einem der oberen Räume in einem mächtigen Himmelbett. Emily, Miss Borden, setzen Sie sich. Danke. Danke. Ich kannte früher mal Leute aus Fall River. Ach ja? Die Stockwells. Ja. Nicht gerade Busenfreunde, wa? Mrs. Marlow, wir sind hier gekommen, um Ihnen einige Fragen über Mrs. Burton zu stellen. Ich weiß, ich habe den Prozess verfolgt. Wissen Sie? In den Zeitungen. Das Aufregendste, was hier passiert ist bis zum Krieg. Warum haben Sie es eigentlich getan? Aber... Warum haben Sie sie zerstückelt? Mrs. Marlow... Sie brauchten doch nur abzuwarten, bis Sie ihn wegsterben. Schauen Sie mich an. Eltern, zwei Brüder, zwei Ehemänner, drei nichtsnutzige Balken, alle tot. Warum um alles in der Welt haben Sie denn nicht gewartet? Vielleicht sollten wir ein andermal herkommen. Wollen Sie nichts über Audrey Burton und ihre Erpressung hören? Wollen Sie damit sagen, dass Sie was darüber wissen? Natürlich. Ich weiß alles. Man hat die Axt nie gefunden, die Sie benutzt haben. Stimmt's? Wir müssen jetzt gehen, Mrs. Marlow. Sidney Chats. Wie bitte? Der Mann, den Audrey erpresst hat. Und wer ist Sidney Chats? Sie kennen Sidney nicht. Berühmte Familie in der Gegend, schon seit Urzeiten hier ansässig. Natürlich nicht so lange wie meine eigene Familie. Sie sagen, Mrs. Burton hat Mr. Chats erpresst. Seine Frau ist ein Krüppel. Ist vor 10 Jahren umgekippt, peng, aus. Ein Schlag, wie es heißt. Beine gelähmt, sie liegt seither im Bett. Den ganzen Tag im Bett mit ihrem Morphium und ihren Geistern. Und Mrs. Burton hat von dem Morphium erfahren? Seien Sie nicht albern, die ganze Stadt weiß davon. Aber warum hat... Erst werden Sie mir eine Frage beantworten. Und die wäre? Amy Stockwell sagt, Sie hätten vor den Morden 2 Wochen lang versucht, sich Gift zu beschaffen. Blausäure. Fanden aber keinen, der es Ihnen verkauft hätte. Stimmt das? Wenn das der Fall gewesen wäre, wäre es doch bestimmt bei dem Prozess zur Sprache gekommen. Quatsch. Sie hatten den besten Anwalt des ganzen Landes, ehemaliger Gouverneur. Der Mann, der ihren Richter in sein Amt eingesetzt hat. Die beiden haben beim Prozess eine Absprache getroffen, oder? Es gab keine Absprache. Dann bestreiten Sie das mit der Blausäure? Dazu sehe ich keine Veranlassung. Eiskalt, ne? Gut, gut. Aber Sie hätten warten sollen. Um auf Mr. Chats zurückzukommen. Sidney hat was mit der Tischrückerin, dieser Madame Dingsbums. Mrs. Archer? Die Spiritistin? Begreife nicht, was er erfindet. Ein Gesicht wie ein Eimer voller Würmer. Die beiden hatten ein Verhältnis? Habe ich das nicht gerade gesagt? Audrey hat es herausgefunden und wollte Geld von Sidney. Und Mr. Chats hat es ihr gegeben? Er hatte ja keine andere Wahl, verkrüppelt oder nicht. Betsy ist die mit dem Geld. Wenn sie herausbekommt, dass Sidney etwas mit ihrer Lieblingsrückerin hat, lässt sie ihn fallen wie eine heiße Kartoffel. Streicht ihn glatt aus ihrem Testament. Wissen Sie das ganz sicher? Natürlich, todsicher. Sagt ihnen doch, dass ich alles weiß. Man erzählt mir alles Mögliche. Jemand muss Audrey Burton alles Mögliche erzählt haben. Was wollen Sie damit sagen? Mrs. Burton war fremd in der Stadt. Wie konnte sie da von einer geheimen Affäre zwischen 2 Einheimischen erfahren, sofern ihr nicht jemand davon erzählt hat? Irgendjemand wird es ihr schon erzählt haben. Wimmelt ihr ja nur so von Klatschbasen und Schnüfflern. Und wer von ihnen wäre ihrer Meinung nach so gehässig, so bösartig, so niederträchtig, dieses Wissen an Mrs. Burton weiterzugeben? Warum fragen Sie mich das? Was Audrey tat, war verdammt nochmal Ihre Sache. Niederträchtig? Wenn hier jemand niederträchtig war, dann Sie. Stimmt das nicht, Emily? Du musst es doch wissen. Komm, Emily, es wird Zeit, dass wir gehen. Eines muss ich aber doch zu Audreys Gunsten sagen. Sie hat ihre Eltern nicht umgebracht. Sie hat nicht zur Axt gegriffen und ihrer Mutter den Kopf abgehackt. Sie hat nie jemanden in Stücke gehackt und ist ungestraft davongekommen. Oh, geht es dir gut, Emily? Alles in Ordnung. Und bei Ihnen? Auch, aber ich bin froh, wieder draußen zu sein. Sie ist keine sehr nette Frau, nicht? Nein, überhaupt nicht sehr nett. Dann war Audrey also eine Erpresserin? Ja, falls Mrs. Marlowe die Wahrheit sagt. Wollen wir diesen Mr. Chats fragen? Ich glaube, das überlassen wir Mr. Boyle. Ich habe vorläufig genug von der örtlichen Odolee. Miss Lizzie, warum klatschen die Leute so viel? Klatsch ist wie Klebstoff. Er hält die Menschen zusammen. Hallo. Ah, Mr. Boyle. Hallo. Na, haben Sie was herausbekommen? Diese Mrs. Marlowe ist ja eine reizende Person. Nicht? Sieht so aus, als hätte sich unser Verdacht bestätigt. Mrs. Burton hat angeblich einen Mr. Chats, der mit Mrs. Archer ein Verhältnis hat, erpresst. Ach, die Spiritistin. Sie schließen den Fall noch ganz alleine ab. Trotzdem finde ich, dass Sie mit Mr. Chats sprechen sollten. Sobald ich mit Charlie fertig bin. Ich will gerade zu ihm. Kann ich mitkommen? Nichts dagegen. Sie werden gut auf Sie aufpassen? Klar. Na schön, Liebes. Wir essen um 8 Uhr. Wir fuhren mit Mr. Boyles Wagen. Die Straße war unbefestigt, voller Schlaglöcher. Rechts und links von ihr standen kleine, meist baufällige Häuser. Die Menschen, die wir sahen, es waren ausschließlich Neger, hielten inne und blickten uns an. Nicht hasserfüllt oder furchtsam, nur mit einer Art ausdrucksloser Wachsamkeit. Vor einem der Häuser hielten wir. Hallo, Charlie. Mr. Peterson? Sir, sind Sie auch von der Polizei? Harry Boyle, Privatdetektiv. Wir müssen Ihnen ein paar Fragen stellen wegen letzten Dienstag. Ich habe schon mit der Polizei gesprochen. Na, dann ist es ja nichts Neues für Sie. Können wir reinkommen? Besser, wir reden hier draußen. Meine Frau geht's nicht gut. Es wird nicht lange dauern. Tut mir leid, das mit Ihrer Mama, Miss Emily. Danke, Charlie. Der Herr gibt und er nimmt. Mr. Peterson, waren Sie letzten Dienstag in der Water Street? Bei den Burtons? Hat mich die Polizei schon gefragt. Was haben Sie geantwortet? Ich habe denen die Wahrheit gesagt. Ja? Und? Ich gehe hin und klopfe an die Tür, wie ich es immer mache, und will fragen, ob Miss Burton sich einen Hund bestellen will. Und dann? Aber ist keiner nicht gekommen, also gehe ich wieder. Ich habe genau dasselbe auch der Polizei gesagt. Haben Sie irgendjemanden gesehen? Ja, Mr. Hornsby kommt gerade die Water Street runter, nachdem ich bei dem Haus von Mrs. Burton war. Was war in der Tüte, die Sie bei sich hatten? Na, Huhn. Hat die Polizei mich auch schon gefragt. Und auf der Straße? Alles war genauso wie immer. Bis auf dem Packard. Ein Zweitüriger? Nein. Der einzige zweitürige Packard hier, das ist der von Mr. Childers. Ein Viertüriger war's. Haben Sie das der Polizei auch erzählt? Klar. Um nochmal auf Mrs. Burtons Haus zurückzukommen. Ich habe nie nichts gesehen. Aber vielleicht haben Sie was gehört. Ein Geräusch vielleicht. Nix, Sir. Ich höre nichts, ich sehe nichts. Bist du sicher, Charlie? Es ist wirklich wichtig. Miss Emily, kommt nichts Gutes raus bei der ganzen Fragerei. In dem Moment kam ein Ford die Straße herunter und blieb hinter Boyles Wagen stehen. Die Türen flogen auf, drei weiße Männer sprangen heraus. Einen von ihnen erkannte ich, ohne seinen Namen zu wissen. Er hatte zu der Menge gehört, die Miss Lizzie mit Tomaten beworfen hatte. Und ich erkannte den Fahrer, der leicht schwankte und über das ganze Gesicht grinste. Es war Hornsby. Mr. Peterson, haben Sie eine Schrotflinte im Haus? Nein, Sir, habe ich nicht. Oh, weia. Verdammter Fettsack! Wie geht's, wie steht's, Fettsack? Habe ich ja gleich gesagt, dass wir uns nochmal begegnen. Hallo, Sportsfreund. Das ist der Fettsack, von dem ich euch erzählt habe. Tag, Fettsack. Ich will dir was sagen. Ich freue mich derartig zu sehen, dass ich dir nicht einmal deine dreckige Visage poliere. Du haust jetzt ab und kümmerst dich um deinen eigenen Kram. Wir haben hier was zu erledigen. Habe ich recht? Genau. Was denn? Wir wollen den ollen Charlie bloß auf eine kleine Spritztour mitnehmen und ihm ein paar Fragen stellen. Was denn für Fragen, Sportsfreund? Emily, wenn's losgeht, rennst du. Ja. Fragen, die dich verdammt nochmal nichts angehen. Du steigst jetzt in dein Auto und nimmst das Mädchen damit. Glaub ich nicht. Der Nigger da hat eine weiße Frau umgebracht. Und damit kommt er nicht durch, nicht in unserer Stadt. Hört sich so an, als ob du und deine Freunde nicht richtig informiert wären. Hört sich so an, als ob du gleich einen Tritt in deinen Arsch kriegst. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mr. Hornsby, Welche Freude. Und Pete Dirksen und der hochgeschätzte Mr. Farley. Sie haben sich doch nicht etwa verlaufen? Verschwinden Sie, Herr Slocum. Geht leider nicht. Hab bei den Herrschaften dort etwas Geschäftliches zu erledigen. Sie wollen wohl unbedingt Ärger kriegen. Wie kommen Sie denn auf die Idee? Verpiss dich, du Schwuchtel! Ich habe richtiggehend gehofft, dass Sie etwas derartiges sagen würden. Mr. Boyle, Sie müssen etwas tun. Geht nicht. Nicht jetzt. Mr. Dirksen, würden Sie bitte mein Jackett halten? In dem Augenblick schlug Hornsby zu. Mr. Slocum verlor den Halt und fiel der Länge nach zu Boden. Einen schrecklichen Moment lang fürchtete ich, er sei tot. Meine Atmung setzte aus und ich glaube, mein Herz auch. Dann setzte er sich auf und rieb sich verdutzt die linke Gesichtshälfte. Seine Lippe war aufgeplatzt. Reicht das, Slocum? Mr. Boyle! Lass ihm eine Minute Zeit. Dann wollen wir mal, Mr. Hornsby. Hey, da kommt ja Gentleman Jim. Mr. Slocum lächelte und versetzte Hornsby mit der linken Faust einen Schlag auf die Nase. Der wankte verblüfft ein paar Schritte zurück. Leichtfüßig wie ein Tänzer bewegte sich der Anwalt auf ihn zu und rammte ihm die rechte Faust in den Magen. Hornsby knurrte und stürzte sich auf ihn. Mr. Slocum duckte sich, seine rechte Faust schoss wie ein Kolben nach oben, krachte gegen Hornsbys Kinn. Und Hornsby landete ausgestreckt auf dem Boden. Schaffen Sie ihn hier weg, Mr. Dirksen. Hallo, Emily. Sie bluten mir. Sie haben sich an der Lippe verletzt. Nichts Ernstes. Hey, Hornsby. Hallo, Charlie. Was mal mit an, los? Tut mir leid, das Ganze. Braucht Ihnen gar nicht leid zu tun, Mr. Slocum. Sie sind eine prima Boxer. Wir bringen dich hier weg. Wo haben Sie so Boxen gelernt? In Yale. Tja, Hornsby fehlt eben die Hochschulbildung. Worum ging's eigentlich? Hornsby bildet sich ein, Mr. Peterson hätte Mrs. Burton getötet. Und was hat Sie hergeführt? Miss Borden hat mir gesagt, dass Sie beide hier draußen sind. Es scheint so, als hätten die Pinkerton-Leute herausgefunden, wer der Mann ist, der den jungen Burton nach Boston mitgenommen hat. Sie haben ihn gefunden? Zumindest wissen Sie, wie er heißt. Ein John Norton, Schuhvertreter. Die Beschreibung passt auf ihn. Ich dachte, dass du dich über die Neuigkeit freuen würdest. Vielen Dank, Mr. Slocum. Mein Gott, wo kommt nur das ganze Blut her? Von Hornsby. Der hat sie ja nicht mal berührt. Wissen Sie was? Wir gehen jetzt zu Mortimer und genehmigen uns einen Drink. Ausgezeichnete Idee. Haben wir so viel Zeit? Wir? Darf ich nicht mitkommen? Annie Holmes sagt, es sei eigentlich keine Bar, sondern eher ein Restaurant. In Mortimers Lokal brachten wir Mr. Slocum auf den neuesten Stand. Wir erzählten ihm, was wir von Charlie wussten und was Mrs. Marlowe gesagt hatte. Dann begannen die beiden über Boxen zu reden und warfen mit Namen um sich, wie kleine Buben, die Baseballkarten tauschen. Ich habe den Eindruck, dass Miss Lissy eine Ahnung hat, wer es getan hat. Am liebsten würde ich es ja diesem Hornsby anhängen. Ein reizendes Kerlchen, nicht wahr? Tja. Man müsste ihm einen Mickey Finn verabreichen. Was ist das, ein Mickey Finn? Ein Mickey ja, Finn? Ja, das ist... Hallo, Mr. Slocum. Ah, Mr. Mortimer. Das ist der Mann, der diese Frage beantworten kann. Nehmen Sie Platz. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Meine kleine Emily, es ist schrecklich, was passiert ist. Ja, Mr. Mortimer. Und wie geht's dir so? Danke, gut. Emily möchte Sie etwas fragen. Und das wäre? Was ein Mickey Finn ist. Ist es etwas Schlimmes? Das kommt auf den Standpunkt an. Weißt du, da gab's mal einen Barkeeper in New York, der hieß so. Und er hat immer, wenn einer von seinen Gästen ein bisschen zu unmanierlich geworden ist, ihm was ganz Spezielles ins Bier getan. Auf einmal war der so friedlich wie ein Säugling. Und was war das? Woher soll ein ehrbarer Restaurantbesitzer so etwas wissen? Ich dachte, jeder Barkeeper an der Ostküste hätte das Zeug griffbereit. Chloralhydrat, ein Schlafmittel. Mhm. Und wie läuft das ehrbare Restaurantgeschäft dieser Tage? Könnte nicht besser sein. Dieser Unfug mit der Prohibition ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe das alles schon vor Jahren kommen sehen und mich rechtzeitig gerüstet. Tja, ich könnte dieser Dings da, dieser Madame Elaine, einiges beibringen. Mrs. Archer? Kennen Sie sie? Na sicher, meine Frau geht einmal in der Woche zu ihr. Ihre Frau? Mrs. Mortimer. So regelmäßig wie in die Kirche. Und was halten Sie von Mrs. Archer? Eine Schwindlerin, ganz klar. Mit Geistern reden. Humbug. Und wie kann eine in die Zukunft sehen, wenn man nicht einmal in der Lage ist, einen einfachen Termin einzuhalten? Letzte Woche beispielsweise geht meine Frau wieder zu ihr und die blöde Kuh ist nicht mal daheim. Wann war das? Am Dienstag. Sie geht immer dienstags zu ihr. Um wie viel Uhr? um 11. Und sie war nicht zu Hause? Wissen Sie sonst noch was über sie? Woher sie stammt? Aus New York. Ist vor etwa 4 Jahren hergezogen. Steve, kommst du? Ja, gleich. Was ist aus Mr. Archer geworden? Keine Ahnung, nie von ihm gehört. Ich muss jetzt gehen. Dienstag, um 11. Das war die Tatzeit. Vielleicht war ja Mrs. Archer die Mörderin. Und sie war nur zu uns gekommen, um zu erfahren, welchen Verdacht wir hatten. Natürlich erzählte ich alles haargenau Miss Lizzy. Sie war sonderbar nachdenklich, sagte aber nichts. Als sie mich dann bat, in der Abstellkammer nach einem Schraubenschlüssel zu suchen, um den tropfenden Wasserhahn zu reparieren, machte ich eine schreckliche Entdeckung. Ganz unten im Werkzeugkasten lag ein Beil. Der Werkzeugkasten, gehört der zum Haus? Nein, ich habe ihn mitgebracht. Ich finde, man sollte in der Lage sein, mit Problemen selbst fertig zu werden. Ich konnte einfach nicht glauben, dass Miss Lizzy meine Stiefmutter getötet hatte. Ich rief mir ihre Güte ins Gedächtnis, ihr Verständnis, ihre Kraft. Aber ich verbrachte einige Zeit damit, es nicht zu glauben, bevor ich endlich einschlafen konnte. Dad, du bist schon zurück? Wie spät ist es? Ich wollte dich nicht wecken. Emily, wir müssen miteinander reden. Wo ist Miss Lizzy? In ihrem Zimmer. Sie ist eine sehr gescheite Frau, deine Freundin. Emily, ich habe gelogen. Ich war am Dienstagvormittag nicht in Boston. Ich war hier in der Stadt. Aber ich dachte, du wärst bei Susan Clare gewesen. Wir sind in ihrem Wagen hierher gefahren. Ich wollte Audrey um die Scheidung bitten. Scheidung? Es war schon seit langem keine gute Ehe mehr. Und nachdem ich Susan kennengelernt hatte, es wurde unerträglich. Ich habe sogar begonnen, Audrey zu hassen. Am Dienstag fuhr Susan mit mir her. Im letzten Moment hätte mich beinahe der Mut verlassen. Kurz vor der Stadt hielt ich am Straßenrand an und saß mit Susan ein Weilchen im Wagen. Miss Borden glaubt, dass William uns gesehen hat. William? Ein reizender Zufall, nicht? Aber ich verstehe nicht. Er wusste, dass ich zu der Zeit, als es geschah, hier in der Stadt war. Wie? Begreifst du, Emily? Er glaubt, dass ich sie getötet habe. Er hat den Mord an Audrey gestanden, um mich zu schützen. Aber das hast du nicht. Nein, ich habe sie nicht getötet. Ich habe den Wagen in der Grand Street stehen lassen und bin dann zu Fuß nach Hause, ohne Susan. Die Haustür war verriegelt, unten war niemand. Ich ging hinauf, fand dich in deinem Zimmer. Du hast so friedlich geschlafen. Ich wollte das Haus schon wieder verlassen, als mir das Gästezimmer einfiel. Und da fand ich Audrey. Das viele Blut. Ja. Das ganze Zimmer stank danach. Ich muss verrückt gewesen sein, weil trotz allem etwas in mir richtig froh war. Eine Stimme in meinem Kopf sagte mir, jetzt bist du frei. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Doch. Ja, dann wurde mir schlagartig klar, dass jeder denken würde, ich hätte sie getötet. Und so lief ich weg. Aber Charlie, der Mann, der Hühner verkauft, war draußen. Ich musste warten, bis er weg war. Emily, es tut mir so leid, dass ich dich dort allein gelassen habe. Ich war so mit mir beschäftigt. Ist schon gut, Daddy. Du warst eben durcheinander. Nein, ich hatte keine Mumm. Das werde ich mir nie verzeihen. Und warum bist du gestern nach Boston gefahren? Ich musste mit Susan sprechen. Ich wusste, dass ich der Polizei die Wahrheit sagen musste, und das betraf auch sie. Was wird die Polizei tun? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie genügend Beweise haben, um mich zu verhaften. Aber was passiert, wenn sie dich doch verhaften? Alles wird wieder gut. Das sagt Miss Lizzy auch immer. Sie ist sehr gescheit. Sie hat sich das meiste davon selbst zusammengereimt. Vater ging. Und um 2 Uhr hatten wir immer noch nichts von ihm gehört. Mr. Boyle war nach Boston gefahren. Die Pinkerton-Leute hatten den Mann gefunden, der William mitgenommen hatte. Außerdem hoffte Boyle, Informationen über Mrs. Archers Vergangenheit zu bekommen, denn sie selbst war nicht aufzufinden gewesen. Mr. Chats hatte inzwischen zugegeben, von Audrey erpresst worden zu sein, wollte aber nichts mit dem Mord zu tun haben. Sie haben dich einfach so freigelassen? Mehr oder weniger. Du weißt ja, wie Da Silva ist. Er verzieht keine Miene, wie ein Felsklotz. Und du glaubst wirklich, sie lassen auch Vater wieder frei? Zumindest vorläufig. Sie haben zu wenig in der Hand gegen ihn. Obwohl William erst 17 war, hatte er bereits die irritierende männliche Angewohnheit, von zurückliegenden Nöten zu sprechen wie von amüsanten Unannehmlichkeiten. Ich mochte das nicht. Zwei Stunden später erschien auch Vater. Die Polizei hatte ihn wirklich gehen lassen. Aber statt mich zu freuen, empfand ich eine merkwürdige Unruhe. Denn Miss Lissy hatte etwas gesagt, was mich irritierte. Dass ich ihrem Gefühl nach die Situation bald zuspitzen würde. Was meinte sie bloß? Gibt es Neuigkeiten? Mr. Boyle hat wieder angerufen. Mr. Chats kann deine Stiefmutter nicht getötet haben. Er hat ein Alibi für Dienstagvormittag. Aber Mrs. Archer... Was ist mit ihr? Wie es scheint, wurde sie vor 5 Jahren in Manhattan wegen Mordes an ihrem Ehemann verhaftet. Sie hat ihren Mann umgebracht? Es sah ganz so aus. Aber die entsprechenden Beweise wurden nie gefunden. Mrs. Archer hat immer behauptet, ein Einbrecher hätte ihren Mann getötet. Aber sie hatte zu der Zeit wohl einen Liebhaber. Meinen Sie, wir sollten es der Polizei sagen? Mr. Boyle kümmert sich darum. War Mrs. Archer wirklich eine Mörderin? Hatte sie meine Stiefmutter getötet? Ich wusste es nicht. Und ich verstand so vieles nicht. Ich lag schon im Bett, als unten das Telefon klingelte. Emily? Ich bin noch wach. Ich gehe kurz weg, Liebes. Wohin? Ich habe etwas zu erledigen. Es wird nicht lange dauern. Wie viel Uhr ist es? 9:50. Emily, halte die Türen verschlossen, ja? Gut, Miss Lissy. Was wollte Miss Lissy so spät noch da draußen? Ich stand am Fenster, konnte wieder mal nicht schlafen. Da unten bewegte sich etwas. Eine dunkle Gestalt, schwarz gekleidet, mit einer Kapuze. Sie bewegte sich geduckt von der Hecke weg und als sie den Arm hob, sah ich es. Das Beil. Das musste es sein, das Ungeheuer, das Audrey abgeschlachtet hatte. Und jetzt war es hinter mir her. Was sollte ich tun? Mich verstecken? Aus dem Haus rennen? Nein, ich brauchte eine Waffe. So schnell ich konnte, rannte ich in den Keller. Miss Lissys Beil. Es fehlte. Wer hatte da so geschrien? Ich raste die Treppe wieder hoch, stürzte in das Zimmer von Miss Lissy, sperrte die Tür hinter mir ab und zerrte unter Einsatz aller Kräfte die große Kommode davor. Aber es nützte nichts. Ich konnte das Ungeheuer nicht aufhalten. Kurz darauf stand es direkt vor mir, die Augen weit aufgerissen. Es war Mrs. Mortimer. Du Luder! Du hast es die ganze Zeit gewusst, du dreckiges kleines Luder. Deine Alte hat dir erzählt von Kevin und mir, die fette Schlampe. Und der Kaffee? Woher hast du das mit dem Kaffee gewusst? Mrs. Mortimer, ich... Du Luder, jetzt musst du dran glauben. Du wirst mir mein Leben nicht zerstören. Ich werde dich totschlagen. Gehen Sie weg von ihr. Lissy Borden? Gehen Sie weg von ihr. Was hat Lissy Borden denn da mitgebracht? Ein schönes, großes Ball? Sind wir gekommen, um unserer kleinen Lesbenfreundin zu helfen? Du mieses gottverdammtes Lesbenluder! Lissy! Lissy. Es ist vorbei, Emily. Es war noch nicht alles vorbei. Ich erfuhr, dass es Officer O'Hara gewesen war, der so entsetzlich geschrien hatte. Als der Anruf kam, hatte Miss Lissy ihn gebeten, noch einmal auf das Haus aufzupassen. Mrs. Mortimer hatte Miss Lissy mit diesem Anruf aus dem Haus gelockt, um mich zu töten. Sie muss völlig verrückt gewesen sein, sonst hätte sie wohl kaum einen Polizisten umgebracht. Und alles nur wegen eines heimlichen Verhältnisses mit ihrem Schwager. Ich nehme an, sie hatte die Ermordung deiner Stiefmutter schon geraume Zeit geplant und wartete nur auf die passende Gelegenheit. An jenem Morgen konnte sie bei euch unbemerkt den Hausschlüssel an sich nehmen und später damit ins Haus kommen. Weil wir beide von dem Chloralhydrat bewusstlos waren. Sie war sicher entsetzt, als sie herausfand, dass du auch von dem Kaffee getrunken hattest und ebenfalls im Haus gewesen bist. Aber wie hat Audrey erfahren, dass Mrs. Mortimer ein Verhältnis mit diesem Kevin hatte? Ich weiß nicht. Vielleicht von Mrs. Marlowe? Glauben Sie, dass Audrey Mrs. Mortimer erpresst hat? Ob nun Geld im Spiel war oder nicht. Ich vermute, dass deine Stiefmutter ihr Wissen als eine Art Macht über Mrs. Mortimer benutzt hat, als Möglichkeit, sie zu beherrschen. Aber genau werden wir das nie wissen. Es gibt sehr viel, was wir nie wissen werden. Vater William und ich fuhren noch in der gleichen Woche nach Boston. Und Miss Lizzy kehrte wieder nach Fall River zurück. Obwohl wir uns noch einige Jahre Karten und Briefe schrieben, sahen wir uns nie wieder. Sie starb 1927. Ich erfuhr ihren Tod aus der Zeitung. Erst 2 Jahre später, ich wohnte mit meinem Mann in New York und studierte Jura, erhielt ich an einem heißen Augustnachmittag ein schweres Paket zugestellt. Es war der Schmuckkasten von Miss Lizzy. Darin eine einzelne Spielkarte. Die Herz 6. Herz 6? Hat die was zu bedeuten? Stell dir mal vor, wie einsam sie gewesen sein muss, wenn sie ihre Eltern nicht getötet hat. Es gab eine Sache, die ich Daryl nie erzählt hatte. Nämlich, was Miss Lizzy mir in jener Nacht gesagt hatte, als sie so lange über ihre Freundin sprach. Ich habe einmal Besitz den Menschen vorgezogen. Ich werde immer dafür büßen müssen. Ich habe mich immer gefragt, ob sie es jemals irgendjemandem erzählt hat. Ob sie in einem geheimen, verletzten Teil ihres Wesens es hatte erzählen wollen. Gestehen wollen. Die Herz 6. Im Nikola-System merkt man sich die Position dieser Karte anhand des Bildpaares Mutter und Beil. Als ich den Deckel des Schmuckkastens zuklappte und die Karte wegsperrte, empfand ich ein Gefühl des Abschlusses, der Beerdigung. Obwohl ich wusste, dass Miss Lizzy und alle anderen aus jenem Sommer immer bei mir sein würden. Miss Lizzy. Kriminalhörspiel in 2 Teilen nach dem Roman von Walter Satterthwaite. Aus dem Amerikanischen von Ursula Maria Mössner. Miss Lizzy, Angela Schmid. Emily, Adela Floro und Cornelia Boje. Daryl Slocum, Christian Berkel. Boyle, Walter Renneisen. Vater, Michael König. William, Paul Herwig. Mrs. Mortimer, Doris Schade. John, Mark Schulze. Mrs. Marlowe, Ruth Hausmeister. Mrs. Archer, Elisabeth Endres. Hornsby, Jochen Striebeck. Charlie, Calvin Burke. Chief da Silva, Thomas Holzmann. Officer O'Hara, Peter Pius Irl. Sowie Margret Karls, Gernot Duda, Christian Koch, Stefanie Kutzer. Ton und Technik Hans Scheck und Daniela Röder. Regieassistenz Holger Buck. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1998.